der Kommunismus, die große Bedrohung aus dem Osten, kalter Krieg, alles fake. Dieses antichristliche System, das sich Kommunismus nannte, war eine Erfindung der Illuminaten. Obwohl die Kommunisten immer öffentlich behaupteten, dass sie die Feinde der Reichen und der Kapitalisten seien, gleichwohl verfolgen sie ähnliche Ziele. Sowohl die reiche Elite der Welt als auch die damaligen kommunistischen Führer arbeiteten zusammen an der Errichtung der eine Weltregierung der Illuminaten. Als der Erste Weltkrieg endete, waren bereits viele Millionen von Männern, Frauen und Kindern in einen Krieg gestorben, den die Illuminaten inszeniert hatten. Die Ziele des Ersten Weltkriegs verliefen exakt nach Plan. Eine gesicherte satanische Diktatur in Russland und die perfekte Basis, um eine weitere Subversion der Welt vornehmen zu können. Die Illuminaten erlangten eine Teilkontrolle über Palästina und legten somit den Grundstein, damit ihr Weltherrscher eines Tages von Jerusalem aus die ganze Welt kontrollieren kann. Die deutsche Monarchie war beendet. Eine Vereinigung der Nationen. Die Erschaffung von Massenvernichtungswaffen. Im Interesse unserer Studie ist es nützlich, eine kurze Analyse der politischen Lage Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg zu liefern. Am Ende des Ersten Weltkriegs wurden in Paris 4 Verträge zur Festlegung der Friedensbedingungen abgefasst, je einer für die besiegten Länder Deutschland, Österreich, Ungarn und Bulgarien. Der Vertrag, der Deutschland betraf, wurde am 28. Juni 1919 in Versailles unterzeichnet, besser diktiert. Die Absicht hinter dem Versailler Vertrag war die, alles andere als einen gerechten und dauerhaften Frieden zu installieren, die Vorherrschaft der Siegermächte jedoch zu sichern. Deutschland widersetzte sich vergebens den im Vertrag enthaltenen Bedingungen, die nicht nur nach deutscher Auffassung ungerechtfertigte Auflagen darstellen. Gemäß diesem Vertrag musste Deutschland 75.000 Quadratkilometer seines Bodens abtreten, auf denen eine Bevölkerung von mehr als 7 Millionen Menschen lebte. Unter anderem wurde Polen die Region Posen zugesprochen und Frankreich erhielt Elsass-Lothringen zurück. Außerdem schuf man eine 50 Kilometer breite, entmilitarisierte Zone entlang des Rheins. Ein Teil des deutschen Territoriums wurde militärisch besetzt. Der Wehrdienst abgeschafft. Das deutsche Heer sah sich auf nur 100.000 Freiwillige beschränkt. Waffenfabriken und Militärschulen wurden geschlossen. Der Erste Weltkrieg hatte zudem eine lange anhaltende, anfangs noch verdeckte, dann jedoch offen in Erscheinung tretende wirtschaftlichen Krisenperiode im Gefolge. In den Nachkriegstagen waren jene Völker, die in den Krieg verwickelt gewesen waren, ruiniert, mit Ausnahme einzig und allein der USA, die enorm Profit daraus gezogen hatte. Die Kriegskredite der USA gegenüber den Alliierten beliefen sich im Jahre 1921 auf rund 12 Milliarden Dollar. Wer sollte all diese Schulden bezahlen? Besonders bei den Franzosen hieß die Antwort, die Deutschen. 1921 bürdete die alliierte Wiedergutmachungskommission Deutschland die schwere Last von 33 Milliarden Dollar auf. Die von Deutschland aufzubringenden Wiedergutmachungsleistungen führten dazu, dass der Wert der Mark vom Jahre 1923 an tagtäglich abnahm. Die Deutschen litten nicht nur unter ihrer Niederlage und den Kriegsschulden, sondern auch unter den Demütigungen und der Besetzung des Ruhrgebietes durch die Franzosen im Jahre 1923. Obendrein ging die Angst vor der bolschewistischen Gefahr, der Anarchie und dem Chaos um. Und dann kam die Krise von 1929 und ihre Verlängerung in den 30er Jahren. Der große Börsencrash von Jahre 1929 war ebenfalls von den Illuminaten inszeniert. Die Illuminatenbankiers verursachten eine Inflation und ermutigten die Börse, sich zu überspannen, sodass ein Crash unausweichlich wurde. Als die große amerikanische Nation sich in voller industrieller und wirtschaftlicher Expansion befand, zogen die Warburgs und ihre Vasallen ohne jede wirtschaftliche Notwendigkeit urplötzlich 8 Milliarden Dollar aus dem Verkehr und führten somit vorbedacht jene berühmte Katastrophe herbei, die als schwarzer Freitag in die Geschichte eingegangen ist. Die durch den New Yorker Börsencrash hervorgerufene Wirtschaftskrise übte natürlich auch auf Deutschland eine zerstörerische Wirkung aus. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war es Adolf Hitler gelungen, seine Partei effektiv zu organisieren. Bei den Wahlen vom Juli 1932 erhielt sie 37% der Stimmen. Am 29. Januar 1933 setzte Paul von Hindenburg Schleicher ab und ernannte Hitler am 30. Januar 1933 zum deutschen Kanzler. 4 Tage zuvor meinte Hindenburg über Hitler, ich werde doch keinen böhmischen Gefreiten zum Kanzler ernennen. Hindenburg verwechselte Braunau mit Braunau in Böhmen. Nach Hindenburgs Tod am 2. August 1934 übernahm Hitler den Reichsvorsitz und vereinte in seiner Person das höchste Staats- und Regierungsamt. Hitlers Aufstieg zur Macht beschäftigt noch immer viele Historiker. Wie konnte ein gescheiterter österreichischer Maler, ein Mann, der seine Schulausbildung nicht beendete, der es im Ersten Weltkrieg nur zum Gefreiten brachte, deutscher Reichskanzler werden? Wie ist das geheimnisvolle Verhältnis zwischen Hitler und seinen Gegenspielern zu erklären? Bei einer näheren Betrachtung dieses Verhältnisses kann man nämlich ein eigenartiges Schema entdecken. Jedes Mal, wenn Hitler auf die eine oder andere Weise in Schwierigkeiten geriet, fand er nicht nur Hilfe von außen, sondern ebenfalls von seinen Feinden und Gegenspielern. Er wurde ihm immer wieder die Gelegenheit gegeben, einen Ausweg zu finden, schreibt Christoph Lindenberg in die Technik der Bösen zur Geschichte und Vorgeschichte des Nationalsozialismus. Viele unabhängige Forscher haben bestätigt, dass Hitler ein Mann war, der von anderen Personen gelenkt wurde. Wir können den Erfolg Hitlers nur dann verstehen, wenn wir uns mit der Macht befassen, die hinter ihm stand und mit den Zielen, die diese Macht verfolgte. Der Autor Walter Langer, ein Psychoanalytiker, der das Buch The Mind of Hitler geschrieben hat, liefert Beweise, dass Hitler der Enkel des Baron Rothschilds von Wien war. Es wurde ein geheimes Dokument von der österreichischen Polizei erstellt, welches die Geschichte der Hitlers untersuchte. Die Untersuchungen wurden vom österreichischen Kanzler Engelbert Dollfuß angeordnet und man fand heraus, dass Hitlers Großmutter Maria Anna Schickelgruber in Wien als Bedienstete von Baron Rothschild arbeitete, als sie schwanger wurde. Als die Rothschilds von der Schwangerschaft erfuhren, schickten sie Frau Schickelgruber in ein Krankenhaus in ihren Heimatort. Dort wurde Alois Hitler, der Vater von Adolf Hitler, geboren. Wenn Hitler wirklich mit den Rothschilds verwandt ist, müsste er ein Mitglied der 13 Blutlinien gewesen sein. Unterstützten die satanischen Illuminaten Hitler auf seinem Weg zur Macht? Konnte Hitler auf die Hilfe dieser mächtigen satanischen Gesellschaft zählen? Bevor die Menschen nicht verstehen, dass die wirklich Mächtigen im Dritten Reich, also diejenigen noch hinter den Nationalsozialisten, die satanischen Illuminaten waren, werden sie niemals bis an den Ort des Geheimnisses vordringen können. Sie werden weiterhin im Unklaren darüber bleiben, wie die ganzen Fäden an der Spitze zusammenlaufen. Weithin übersehen wir zum Beispiel, dass sich Hitler und andere Führer des Dritten Reiches sehr mit okkulten Angelegenheiten begaben. Die satanischen Einflüsse und die Besessenheit, die sich in Hitler manifestierten, sind aber auch von verschiedenen Forschern festgestellt worden. So ist unter anderem viel über die dämonische Macht geschrieben worden, die sich während der Reden Hitlers offenbarte. Offensichtlich begann sich Hitler bereits im Alter von 10 Jahren mit dem Okkulten zu befassen. Er wurde zu diesem Zeitpunkt an die Lambach-Abteischule in Lambach an der Traun in Oberösterreich geschickt. Die Lehren dieser Schule hatten sehr viel mit dem Okkultismus der Tempelritter gemeinsam, mit dem Hitler sich in den späteren Jahren dann befasste. Hitler bezog einen Großteil seines okkulten Wissens von der Theosophischen Gesellschaft, die sehr enge Verbindung zum Satanismus und der Freimaurerei unterhält. H.P. Blavatsky, die sich mit Spiritismus befasste, gründete die Theosophische Gesellschaft. Sie brachte außerdem im Jahre 1887 eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift mit dem Titel Lucifer heraus. Die Mitherausgeberin von Lucifer war ein Medium namens Mabel Collins, die aus der 13. Blutlinie stammte. In der Theosophischen Gesellschaft befanden sich solche außergewöhnlichen Erfinder wie zum Beispiel Thomas Edison und Nikola Tesla. Des Weiteren finden wir in Reihen erfolgreiche Schriftsteller wie George Bernard Shaw und William Butler Yeats. Gandhi hatte ebenfalls Verbindung zu dieser Gesellschaft, wie auch Elvis Presley, der auch ein Theosoph war. Hitler war außerdem Mitglied der Thule-Gesellschaft, eine der mächtigsten und okkultesten Geheimgesellschaften in Deutschland. Er war zum innersten Kreis dieses Ordens vorgestoßen, wo satanische Rituale praktiziert wurden. Die Thule-Gesellschaft wurde von esoterisch-gnostischen und satanischen Gesellschaften zusammen mit Anhängern der 13. Blutlinie der Illuminaten gegründet. Zwei weitere geheime okkulte Gesellschaften, die eine wichtige Rolle in der nationalsozialistischen Revolution spielten, waren die Vrill- und die Edelweiß-Gesellschaft. Ebenso wie die Thule-Gesellschaft hatten auch diese Logen Verbindung zu ihren Brüdern in Großbritannien. Es gab verschiedene Personen, die auf die Hitler hörte. Dies waren dieselben Menschen, mit denen er an verschiedenen Ritualen teilnahm und welche ihm überhaupt erst zur Macht verhalfen. Die Reichskanzlei unter der Regierung Brüning entdeckte im April 1932, dass Hitler über offensichtlich unscheinbare Rechnungen bei der Bayerischen Vereinsbank ansehnliche Beträge aus dem Ausland zuflossen. Des Weiteren erhielt Hitler ungefähr 45 Millionen Mark über die Schweizerische Kreditanstalt. Der Forscher und Schriftsteller Gerhard Müller bestätigt in seinem Buch Hinter den Kulissen des Weltgeschehens, dass Warburg insgesamt 128 Millionen Mark an Hitler überwies. Hitler erhielt zunächst 15 Millionen Dollar, also 60 Millionen Mark, von Warburg. Die Transaktion vollzog sich in Amsterdam. Hitler bekam später noch einmal als Ergänzung der geheimen Zuwendung seitens des Rheinisch-Westfälischen Syndikats die saftige Zulage von 10 Millionen Dollar. Die letzte Summe von 7 Millionen Dollar ließ Warburg der Rhenania in Düsseldorf zukommen, die das Geld an Dr. Goebbels auszahlte. Hitlers Lebensstandard zeigt, dass er das erhaltene Geld nicht immer der Parteikasse zuführte. Gemäß seinen Steuererklärungen hatte Hitler in den 20er Jahren enorme Schulden. Professor Hale, der eine Studie über die Finanzen Hitlers erstellte, bemerkte, dass sich im Jahre 1929 ein Wunder ereignet haben musste. Hitler hatte keine Schulden mehr. Man muss bedenken, dass Hitler vor 1933 nicht die Unterstützung der deutschen Industriebarone fand. Er kaufte sogar ein Gebäude mit 3 Stockwerken, das als nationales Hauptquartier diente, und eine Wohnung mit 9 Zimmern im vornehmsten Viertel von München. Außerdem hielt er sich im gleichen Jahr ein Auto mit Chauffeur, das sich sehen lassen konnte. Einen anderen Hinweis auf die Finanzierung Hitlers durch die Hochfinanz der Wall Street gibt uns Fritz Springmeier in seinem Buch The Top 13 Illuminati Bloodlines. Adolf Hitler und die Gebrüder Dals trafen sich in Köln im Hause des Barons von Schröder. Ellen und Foster Dals wurden im Geheimauftrag zu Hitler geschickt, um ihn zu bestätigen, dass die Elite seinen Aufstieg zur Macht finanziell unterstützen würde. John Foster Dals war einer der Männer, welches die unmenschlichen Bedingungen des Vertrags von Versailles gegen Deutschland ausarbeitete. Diese waren für das wirtschaftliche Chaos in Deutschland nach Ende des Weltkriegs verantwortlich. Wenn Hitler wirklich so gewesen wäre, wie man das Bild von ihm hat, hätte er niemals mit den Menschen zusammengearbeitet, welche für die Leiden Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg verantwortlich waren. Es macht keinen Sinn, es sei denn, man betrachtet sich die wirklichen Hintergründe des Geschehens. Die Antwort ist, dass es eine Verschwörung unserer Herrscher gibt, die uns in die neue Weltordnung bringen wollen. Diese Menschen sind dazu bereit, ganze Nationen für ihr Vorhaben zu opfern. Die von Rothschild höchstpersönlich kontrollierte Bank von England hat Hitler ebenfalls geholfen. Sogar nachdem Hitler seinen Feldzug in Europa begann, hat diese Bank ihm 6 Millionen Pfund übergeben, die sich in tschechoslowakischen Rücklagen in London befanden, nachdem er dieses Land zum Protektorat erklärt hatte. Unter den vielen geschichtswissenschaftlichen Werken, welche die amerikanische Finanzierung Adolf Hitlers bestätigen, seien noch 2 amerikanische Bücher, Wall Street and the Rise of Hitler von Anthony Sutton sowie The World Order von Eustace Mullins erwähnt. Anthony Sutton dokumentiert in seinem Buch America's Secret Establishment verschiedene diesbezügliche Briefe des Geheimdienstes. Andere Mitglieder der satanischen Illuminaten, wie zum Beispiel die Astors, die Morgans, die Rockefellers und die Duponts, standen hinter der Beschwichtigungspolitik in Europa, welche den Aufstieg Hitlers zur Macht überhaupt erst ermöglichte. Deutschland wurde von der Dupont-Familie wieder aufgerüstet. John Foster Dulles ermöglichte geheime Munitionslieferungen durch Dupont, schreibt Jim Case in seinem Buch Casebook on Alternative 3, Seite 24.